Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung ging an eine Gemeinschaftsproduktion des Saarländischen Rundfunks mit Deutschlandradio Kultur. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Während die schlaffe Königin nach einer ewigen Dauer der Misswirtschaft die Staatsgeschäfte schleifen lässt, ist ihr Land ausgetrocknet und ihre Bürger lieben schlecht und sterben viel. Die Autorin Marion Aubert und Regisseurin Ulrike Brinkmann erzählen aus einem prekären Märchenland. Aubert und Brinkmann setzen der Macht der Selbstherrlichkeit ein skurriles Denkmal. In einer verspielten, pointensicheren Dramaturgie skizzieren sie den lamoyanten und desinteressierten Gehorsam der so gerne Untergebenen mit einem wundervoll infantilen, so angemessen lebensmüden wie versauten Ensemble. Satte Sklaven des Alles-Haben-Könnens quengeln, jammern, motzen, schimpfen, zetern und morden. Dabei treffen Autorin und Schauspieler einen so häutig frustrierten und oft sarkastischen Ton, dass der Hörer sich nicht allzu weit entfernt von ihrem kranken Königreich wähnen kann. Lars Rudolf als kunst- und liebesambitionierter Barde, der Fiedler Reinhard Lippert, eine moderne Märchenmusik von Hans Schüttler und ein minimalistisches Sounddesign tragen amüsant bei zu einer herrlich fatalen, unverschämt lustigen Märchenstunde über Gehorsam und Begierde, über heute. Im Palast der Wonnen lebt eine Königin, und die war aus Mürbeteich, und die Queen, die war voll schön, und ich liebte sie. Tralali, tralali, und ich liebte sie, ich liebte sie. Yeah, yeah, yeah, yeah. Die Störenfriede von Marion Aubert. Übersetzung aus dem Französischen, Bettina Arlt. Die Königin, die lebte auf einem Thron aus Marzipan, und das Zepter, das sie schwang, war eine süße Zuckerstange. Ja, und ich hab noch nichts gegessen. Tralali, tralali. Und mein Magen knurrt so laut. Aus Otter, Otter, Otter, Otter, Otter. Tralali, tralali. Und mein Otter macht tralali, tralali. Aus gebratenem Otter, Otter, Otter. Die Schüchen, süße Apfeltaschen und Markknochen am Arm. Kieselstein mit Löchern aus Geschmeide um den Hals. Geschmeide um den Hals. Und ich wollte sie verspeisen. Tralali, tralali. Ja, ich liebte sie. Erste Episode. Wonnen. Tralali, tralali. Tralali, tralali. Es war einmal eine schlaffe Königin. Die lebte auf ihrem Thron. Sie war fett. Und rund, denn sie hatte alles aufgegessen. Die Marmelade, die Schweine. Und sie kannte die süßen Freuden des männlichen Geschlechts. Sie hatte einen Mann geliebt, doch dann hatte sie ihn satt. Ich hab dich satt. Und der Mann hatte sich gefügt und sich davon gemacht. Danach hatte sie leise geweint, des Nachts gestöhnt und geklagt. Dann wurde sie nachts von einem männlichen Geschlecht überrascht, weil sie so geweint hatte. Das hatte sie alles schon. Und den Gesang der Vögel. Sie ließ nichts aus. Und diese Monsterfrau saß auf ihrem Thron wie ein nasser Sack. Mir ist stinklangweilig, dachte sie. Ich hab alles. Ich will sterben. Nein, Majestät. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich flehe euch an. Wer wird sich sonst um die Regierungsgeschäfte kümmern? Ich werde einen Wettstreit veranstalten, sagte Jacqueline, die Kammerzofe. Jacqueline war eine unglaublich verträumte und tollpatschige Kammerzofe. Dauernd machte sie irgendwas kaputt. Das hat die schlaffe Königin nicht mehr ausgehalten. Hau ab, Jacqueline. Ich finde dich unerträglich. Kündige doch endlich um Himmels Willen. Aha, sagte Jacqueline. Deine Ideen treiben mich zur Weißglut. Aha, sagte Jacqueline. Wir sind einfach nicht auf derselben Wellenlänge. Und ab und zu bespuckte die Königin Jacqueline mit einer großen Schleimkugel. Sie hatten wirklich ein komisches Verhältnis. Und die Anwürfe der Königin brachten Jacqueline jedes Mal aus der Fassung. Ja, sie war beinahe gekränkt. Das war gemein. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe woanders hingeguckt und konnte nicht parieren. Nein, Jacqueline parierte nie. Oder wenn doch, dann zu spät. Sie hat immer zu lange überlegt. Und dann nahm sie eine schöne kalte Dusche, um zu vergessen. Denn Jacqueline war naiv. Sie zweifelte nie an der Liebe ihrer Königin. Sie hat bloß schlechte Laune. Sie steckt in einer schweren Krise. Es ist Winter, wir sind alle etwas erschöpft. Das ist ganz normal. Ich habe ja noch Glück. Wenn sie spuckt, bin ich entzückt, weil der Schleim uns näher rückt. Wenn sie spuckt, bin ich entzückt, weil der Schleim uns näher rückt. Wenn sie spuckt, bin ich entzückt, weil der Schleim uns näher rückt. Denn natürlich stand die feierliche Bespuckung jeden Tag aufs Neue auf der Tagesordnung. Und manchmal war Jacqueline klatschnass gespuckt, wenn sie von einem Streit mit ihrer Majestät wiederkam. Ich hab satt, immer die Gelackmeierte zu sein! Und jedes Mal brach Jacqueline in Tränen aus. Sie brüllte wie ein Kalb und schlug mit dem Kopf gegen den hübschen Spiegel aus unbehandeltem Holz. Ein wertvoller Gegenstand. Und wieder 7 Jahre Unglück! Und dann hat sie sich die Füße aufgeschnitten. Ich hab mir wehgetan! Und sie fiel mitten in die Glasscherben hinein. Ich bin entstellt! Rettet mich! Und die dicke Königin desinfizierte Jacquelines Wunden. Dir ist nicht zu helfen, meine Ärmste. Du bist unzugänglich wie ein umzäuntes Privatgelände. So kriegst du nie einen Mann. Da hat Jacqueline noch lauter geheult. Ihr Geschrei riss die Wandbehänge im Schloss in Fetzen. Wegen Jacqueline herrschte großes Chaos im ganzen Königreich. Da wünschte sich die schlaffe Königin Oropax herbei. Und einen friedlichen Ruhesitz, weit weg von der Irren. Ich möchte gerne in Saint-Jean-de-Brais leben. Aber ich kann nicht verreisen. Ich bin so fett geworden. Und dann hat die Königin Jacqueline umgebracht. Es war wirklich ein mühsames, beschwerliches Leben. Das ist doch kein Leben. Wenn das so weitergeht, werden wir uns noch gegenseitig massakrieren. Und wer macht dann euer Zimmer? Wer macht morgens ganz leise den Abwasch, damit ihr nicht wach werdet? Stimmt, sagte die schlaffe Königin. Schlaf mit mir sofort. Ich will ein Kind. Das spüre ich. Hier und jetzt. Ich habe gute Laune. Los, beeil dich, Jacqueline. Gut, sagte Jacqueline. Warte, warte. Ich komme, ich komme. Oh, eine hervorragende Idee. Hilf mir. Ich liebe es. Und nach dem Liebesakt hat die Königin schön die Beine gehoben, damit Jacquelines Sperma in ihr blieb. Ich will sofort einen Test machen. Los, schnell in die Apotheke. Oh, wundersame Fügung. Es ist ein Mädchen. Ich rufe sofort meine Mutter an. Oh nein, nicht deine Mutter, sagte die schlaffe Königin. Die finde ich unerträglich. Sag nichts gegen meine Mutter. Du kannst mich mal, dachte die schlaffe Königin. Ich will das Kind sowieso nicht mehr. Ich habe Angst vor ihm. Du bist kein guter Vater, sagte die schlaffe Königin. Aha, sagte Jacqueline. Ja, ich habe mir das gut überlegt. Schneid mir bitte die Eileiter durch. Ich will sterben, sagte die schlaffe Königin. Öffentliche Bekanntmachung! Öffentliche Bekanntmachung! Die schlaffe Königin liegt im Sterben! Ja, liebes Volk, ich langweile mich. Meine Kammerzofe ist tot. Aha, sagte Jacqueline. Ja, ich habe keine Abwechslung mehr. Das Königreich ist komplett heruntergekommen. Und unsere Täler sind trocken wie Jacquelines Haar. Aha, sagte Jacqueline. Ja, die Bäche sind ausgetrocknet, die Kühe verdursten, die Bauern weinen und demonstrieren vor dem Gitterzaun des Palastes. Sie kippen uns Jauche in den Hof. Ich trau mich nicht mehr vor die Tür. Ich schäme mich, verstecke mich hinter den Vorhängen. Ich hab Angst, dass mich ein zorniger Bauer hinterrücks ermordet. Nein, dieses Schauspiel des Verdrusses erfreut mich ganz und gar nicht. Ich bin verzweifelt, Jacqueline. In der Verwaltung herrscht völliges Chaos. Wohl wahr, sagte Jacqueline. Die Frauen gebären nicht mehr. Sie sind dröge wie Backerbsen. Und wenn ihre Männer mit ihnen schlafen, zerspringen sie und zerbröseln in tausend Stücke. Die Männer sind ratlos. Ja, wir hätten wirklich gern mal wieder Sex. Wir glauben, das ist wichtig. Deshalb suchen sie das Weite und verlassen das Land. Der reinste Exodus. Ich weiß nicht weiter, sagte die schlaffe Königin. Ich hab vielleicht Sorgen. Ich werde sterben. Also kann ich sagen, was ich will. Jacqueline, kau bitte an meinen Nägeln. Also ist Jacqueline über ihre Königin hergefallen und hat ihr grunzend die Nägel gekaut. Die beiden hatten wirklich ein komisches Verhältnis. Oh ja, und die Königin hat Jacqueline immer wieder gerne verprügelt. Es gelüstet mich, dich zu töten, Jacqueline. Würdest du bitte den Kopf senken? Wer bist du? Ich bin Jacqueline. Wo kommst du her? Ich bin Jacqueline vom Land. Schlag mich! Jacqueline von wo? Vom Land. Ich bin Jacqueline. Wo kommst du her? Ich bin Jacqueline vom Land. Schlag mich. Jacqueline von wo? Vom Land. Bist du schwerhörig oder was? Ach, halt die Klappe. Jacqueline, wir haben Besuch. Wo ist mein Dudelsack? Hey, Barde, du bist ein interessanter Typ, sagte Jacqueline. Halt die Klappe, Jacqueline, sagte die schlaffe Königin. Ich werde euch was sehen, sagte der Barde. Wo ist mein Dudelsack? Sagte. Ich will jetzt singen. Sagte er. Ich will singen. Aus dem Weg. Im Palast der Wonnen lebte eine Königin. Und die war aus Mürbeteig. Und die Nägel meiner Queen waren lang wie Zuckermandeln. Jacqueline hat sie gern gekaut. Tralali, tralali. Jacqueline hat sie gern gekaut. Und die Muschi meiner Queen ist ein zartes Waffelhörnchen. Und das würde ich so gerne füllen. Tralali, tralali. Gewonnen. Da lebte eine Königin und die ist aus Mürbeteig und ihr Zahnfleisch ist gemacht aus kandiertem Fruchtgelee. Und wer wenn sie lacht, kann man ihr Schokozäpfchen sehen. Sehen, haha, Schokozäpfchen sehen, sehen, ihr Schokozäpfchen sehen. Ihre Zähne sind aus rohem Zucker und erst ihre Katzenzunge. Oh, ja, die würde ich so gern vernaschen. Tralali. Ja, ja, die würde ich so gern vernaschen. Eure Brüste hängen schwer wie ein alter Überzieher. Sie schaukeln sanft. Ja, hin und her, hin und her, hin und her, an einem unsichtbaren Haken. Denn die Brüste sind des Lebens müde, müde, müde, müde. Und ich würd die Brüste gern blasen, so wie mein Dudelsack, Dudelsack, Dudelsack, damit sie prall und saftig werden. Dudelsack, Dudelsack, Dudelsack, Dudelsack. Tralali! Tralali! Und die Brüste, die verfallen wie das arme Königreich. Los, ihr Schweine! Reißt euch zusammen, sag ich! Tschüss. Sie singen schlecht, sagte die schlaffe Königin. Und Jacqueline stöhnte verzweifelt auf in ihrem Korb. Die Nerven gingen ihr durch und sie fing an zu weinen. Oh. Bald darauf stimmten alle Hunde aus der Nachbarschaft ein ohrenbetäubendes Geheul an. Und in allen Kasernen gingen die Feuerwehrsirenen los. Deshalb beschloss die Königin, den Barden zu beseitigen. Häng dich an deiner Socke auf, sagte sie. Und der Barde gehorchte. Das ist bestimmt ein Spiel, dachte er. Die Frau ist schrullig. Die gefällt mir. Und wie? Also lief er los und hängte sich am nächstbesten Birnbaum im Schlosspark auf. Aber der Birnbaum war tot. Winter, Frost, Verdruss, das große Chaos im Königreich. Und der Ast brach ab. Also fiel der Barde auf den Boden und wurde sofort vom Schoß der Erde verschlungen. Für einen Barden war er ganz schön schwer. Dann können wir uns die Beerdigung ja sparen, sagte die schlaffe Königin. Wie praktisch, sagte Jacqueline. Ja, da sparen wir Geld. Aber was soll ich mit dem Dudelsack machen? Fragte Jacqueline. Gib her. Sieht kuschelig aus, der Dudelsack. Ich werde sterben, Jacqueline. Das ist Ihnen anscheinend noch nicht klar. Ich würde Sie so gern rausschmeißen. Sie stellen sich immer so blöd an! Hauspersonal ist mir zuwider. Öffentliche Ämter sind kein Zuckerschlecken. Ich meine, wenn man sich die Leute nicht aussuchen kann. Grauenvoll! Was haben Sie? Jacqueline? Stimmt was nicht? Bedrückt Sie irgendwas? Vielleicht ein Problem zu Hause? Jetzt mimen Sie nicht die leidende Jacqueline. Sehe ich aus, als wäre ich zu Scherzen aufgelegt? Ich habe einflussreiche Freunde, sagte Jacqueline und drehte sich auf dem Absatz um. Die Königin seufzte. Sie hatte nicht erreicht, was sie wollte. Na gut. Lass den Schmeichler kommen, sagte die schlaffe Königin. Mir wurde nämlich ewig nicht mehr geschmeichelt. Los! Beeilen Sie sich, Jacqueline! Mein Herz versagt. Sie sind zu nichts zu gebrauchen. Ich sterbe. Ihr seid abscheulich, Majestät. Euer Herz ist verkommen. Ich kann euch nicht leiden. Und hört bitte endlich auf, in mich verliebt zu sein. Eure Briefe gehen mir auf die Nerven. Ich kann eure Avancen nicht mehr tragen. Lasst mich endlich in Ruhe. Lasst mich endlich, endlich leben. Wie? Das nennen Sie schmeicheln? Sie sind miserabel. Ich werde ohnmächtig. Euer Geschlecht, so feucht wie ein Omelett im Innern, reizt nicht meinen Appetit, Majestät. Hilf mir, Jacqueline, bitte. Eure Arme hängen runter wie eingeweichte Hefezöpfe. Ihr seid schlaff, Majestät. Wie eine flambierte Banane. Jetzt hör auf zu kauen, Jacqueline. Das Genage ist ja nicht zum Aushalten, sagte die schlaffe Königin. Was führen Sie nur für ein Leben, Jacqueline? Ihr Leben ist erbärmlich. Los, erheben Sie sich, sagte der Schmeichler. Haben Sie keine Lust zu lieben, Jacqueline? Wollen Sie nicht die Lust kennenlernen? Den lieblichen Gesang der Lerche? Die Metro? Haben Sie denn keine Lust zu leben, Jacqueline? Waren Sie schon mal in Grenoble? Wissen Sie, wie gebratene Koteletts schmecken? Wollen Sie nicht mal gebratene Koteletts probieren, Jacqueline? Ach nein, nicht weinen, bitte. Das halte ich nicht aus. Und du, Jacqueline, hör auf. Du, hör auf, dich wichtig zu machen. Wir wollen uns unterhalten. Beruhige dich. Sei still. Sei still, sonst entziehe ich dir das Sorgerecht für Jacqueline. Ich warne dich. Komm, komm. Geh ein bisschen an die frische Luft, Jacqueline. Schließ dich nicht den ganzen Tag in dein Zimmer ein. Komm, du brauchst Bewegung. Vertritt dir ein bisschen den Schritt, Jacqueline. Na los, mach schon. So. Bitte. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Hoffentlich sehe ich euch beide nie wieder. Sie riechen, Muffi, Jacqueline. Und ihr, Majestät, seid alt und hässlich und tot. Ich kann nichts mehr für euch tun. Es ist zu spät. Wir haben zu lange gewartet. Euer Gehirn ist verfault und euer Herz auch. Beides muss entfernt werden. Leben Sie wohl, meine Damen. Klingeling, klingeling. Wer ist da? Der Briefträger. Der Briefträger? Aha. Schau erst durch den Spion, Jacqueline. Dieses Haus ist voller Verräter. Wenn du nicht aufpasst, wirst du noch ermordet. Da kommt der schlaffe König herein. Wie führst du dich bloß auf, meine Tochter? Was ist das für ein Leben? Ich bin zutiefst betrübt. Hast du denn gar nichts von mir gelernt? Oh, mein Papa! Ihr wart doch nie da. Ja, stimmt auch wieder. Ich hab dich eigentlich gar nicht gewollt. Aber, naja, deine Mutter war's. Sie wollte unbedingt ein Kind. Wollte die Schrecken der Niederkunft kennenlernen. Hätte mir im Kreißsaal fast die Handgelenke zerquetscht. Deine Mutter war nicht ganz dicht. Ich mochte sie auch nicht besonders. Und schließlich kann man nicht alles im Leben mit dem gleichen Enthusiasmus betreiben. Also habe ich mich gedrückt. Stimmt. Ich habe mich gedrückt. Außerdem hätte ich sowieso keine Geduld mit dir gehabt. Du warst nicht gerade ein aufgewecktes Kind. Nicht mal lebhaft. Nein, ich mochte dich nicht besonders. Du warst immer ein bisschen schwerfällig. Hast alles kaputt gemacht. Hast nie auf Dinge Acht gegeben, egal was es war. Du konntest die anderen auch nicht leiden und dich bei Tisch nicht benehmen. Hast immer nur gequengelt. Aha, sagte Jacqueline den Tränen nahe. Ja, du warst eine Heulsuse, genau. Und auf alle neidisch. Ich frage mich gerade, was ich eigentlich hier bei dir will. Jetzt ist mir alles klar. Ich kann hier nicht mehr bleiben. Nein, geh nicht. Jacqueline, sagte die schlaffe Königin. Ich werde das Königreich ausmisten. Versprochen. Und die Staatsgeschäfte mal in Ordnung bringen. Aha, sagte Jacqueline. Ja, ich will es endlich anpacken, Jacqueline. Ich will arm sein. Ich will wissen, wie es ist, rote Hände vom Chlorwasser zu haben. Her mit den Gummihandschuhen! Ich will schrubben! Und die Königin fing an, das Parkett zu bohnen und die Kugel am Treppengeländer zu polieren. Guck mal, Jacqueline, ich kann uns in der Kugel sehen. Guck, wir haben uns im Wald verlaufen. Wir sind ganz zerkratzt. Und wir haben unser Herz verloren. Meine Zukunft gefällt mir nicht, Jacqueline. Ich habe Ringe unter den Augen und sehe traurig aus. Wir hätten die Kugel doch nicht polieren sollen. Meine Zukunft macht mich unendlich traurig. Guck mal. Jetzt kann ich meinen Tod sehen. Jetzt guck doch, Jacqueline. Ich liege zerquetscht unter den Akten. Grauenvoll. Mein Kopf wurde von einem Briefbeschwerer eingedrückt. Das ist ja schrecklich. Das ist ein Zeichen. Ein böses Omen. Siehst du? Ich darf nicht arbeiten. Sonst kann mir was Schlimmes passieren. Aha, sagte Jacqueline. Schrecklicher Tod. In einem Aktenschrank zu ersticken. Jetzt könnte Jacqueline die dicke Königin schubsen. Ja, von einem plötzlichen Morddrang ergriffen, könnte sie die dicke Königin überwältigen und sie über das Treppengeländer stoßen. Manchmal habe ich Mordgelüste, den Drang zu töten. Das überkommt mich wie ein Wutanfall. Dann ist es nicht gut, in meiner Nähe zu sein. Dann ist es nicht gut, mich zu begleiten. Ich könnte jetzt Hühner abmurksen. Ja, ich könnte jetzt echt ein Huhn killen. Den Wunsch zu töten kann man nicht erklären. Das kann man nicht. Das heißt, die Kontrolle. Ich verliere die Kontrolle. Dies ist die Geschichte einer Frau, die sich selbst verlassen hat. Der Bruch war sehr schwierig, langsam, schmerzhaft. Ich möchte mich jetzt vergessen. Ich will nichts mehr über mich hören. Ich möchte mich nun endgültig verlassen. Also hört bitte auf, so viel von mir zu sprechen. Ich halte das nicht aus, sagte Jacqueline. Ja, jetzt muss ich trauern. Mich langsam vergessen. Eines Tages werde ich mich völlig vergessen haben. Dann kann ich mir von Neuem begegnen, vielleicht. Aber jetzt muss ich erst mal trauern. Alles auslöschen. Ich habe mich noch nie verlassen. Das ist das erste Mal. Das allererste Mal, das allererste Mal. Zweite Episode: Kummer. Großes Leid, meine Damen und Herren. Wir sind in Trauer. Die schlaffe Königin ist tot. Sie liegt am Fuße des Treppengeländers. Aber erinnern Sie sich, meine Damen und Herren, diese Geschichte hat sich vor langer, langer Zeit zugetragen, als die Menschen noch verkehrt herum lebten. Und zu der Zeit regierte die schlaffe Königin. Und die schlaffe Königin war ein Faulpelz. Sie hat in Blut gebadet und ihre Dienerin Jacqueline gepeinigt. Und manchmal hat sie Jacqueline sogar im Hinterzimmer in Stücke geschnitten. Da war vielleicht was los hinter den Kulissen. Und das Hinterzimmer roch, als ob dort eine Ballettratte krepiert wäre und nach alten Perücken und nach Premierenrosen. Außerdem roch es hinter den Kulissen stark nach Ananas. Und die schlaffe Königin hat immer mit Jacqueline geschimpft. Ihr Herz war voller Überdruss. Und wenn sie seufzte, ist ihr Herz manchmal zersprungen. Da verbreitete sich der Überdruss im ganzen Königreich. Es war grauenvoll. Und manchmal zwang die schlaffe Königin Jacqueline, sich so lange an der rauen Palastwand zu reiben, bis sie blutete. Aber eines Tages setzte sich Jacqueline zur Wehr. Genau. Ich habe die Launen der Königin jetzt satt, dachte sie. Mein Körper ist verkümmert und ich werde bald sterben. Na los, raff dich auf, Jacqueline. Bring sie um. Bring sie um. Und Jacqueline stürzte sich auf die Königin. Wahnsinn, gestörter sozialer Umgang, ungehorsam. Jacqueline die Fügsame, Jacqueline die Sanfte, Jacqueline die Märtyrerin, lästerte Gott und wurde immer größer. Jacqueline war nicht mehr allein. Nein, sie war Tausende. Ja, Jacqueline war eine Armee. Und die schlaffe Königin war ratlos. So viel Aggressivität, Jacqueline. Das wird kein gutes Ende mit dir nehmen, dachte die schlaffe Königin. Aber viel mehr konnte sie nicht denken, denn kurz danach stürzte sie die Klippe hinunter. Diese Geschichte hat sich nicht weit vom Meer zugetragen, in einem einst blühenden Königreich. Unser Königreich ist ganz verkommen. Ist ganz verkommen. Seht euch an, nicht schon wieder der Barde. Ich hab doch genug mitgemacht. Ja, Pech für dich. Ich mag meine Königin, jetzt wo sie schwarz wie Lakrezi ist, sagte der Barde. Jacqueline hat ein Loch im Kopf und der Damen Herz zersprang. Unser Königreich ist ganz verkommen und die Erden sind so traurig. Sie besingen ihre Mädchen gar nicht mehr. Und mir ist das scheißegal. Oh, mir ist das scheißegal. Denn ich bin ja tot. Und drum kümmert's mich nicht mehr. Yeah, yeah, oh yeah. Die Sorgen bin ich los. So, da liegt die Königin jetzt. Sie ist voller blauer Flecken. Ja, da kannst du wohl weinen, Jacqueline. Was wird denn jetzt aus uns? Kann Jacqueline die Monarchie retten? Ist das Mädchen schon geboren, das von weit her kommt, um Jacqueline vor dem Unheil zu bewahren? Klopf, klopf, klopf, sagte die Märchenprinzessin. Was ist denn los in diesem Haus? Mein Gott, die Königin ist tot. Sie atmet nicht mehr. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen, sagte Jacqueline. Wir könnten ein Bankett veranstalten. Jacqueline war immer für ein Fest zu haben. Wer sind Sie denn? Und was ist das für ein Aufzug? Sind Sie die Frau, die von weit her kommt, um mich aus Jacquelines Klauen zu befreien? Ja, genau die«, sagte die Märchenprinzessin. »Ach, geht's mir gut.« Da hob die Königin ab. Sie war regelrecht trunken vor Glück. »Hui, wie leicht ich mich fühle. Hui«, sagte sie und flog durch die ganze Wohnung. »Ich bin eine kleine Daunenfeder.« »Aha«, sagte Jacqueline. »Das ist neu.« »Sind Sie Miss Orleans?« fragte die schlaffe Königin plötzlich. »Ja«, sagte Miss Orleans. »Ich komme gerade von den Kreuzzügen zurück.« »Wusste ich's doch. Mein Gott, wie schön Sie sind. Und das Diadem steht Ihnen ausgezeichnet.« »Hui«, »danke«, sagte Miss Orleans. »Ja«, stöhnte die schlaffe Königin. Dann stürzte sie sich auf den Mund der Miss und steckte ihr die Zunge hinein. »Ja«, »ja, das ist mir jetzt aber unangenehm. Dazu bin ich nicht hergekommen.« »Jetzt machen Sie es mir doch endlich.« »Nein, nicht jetzt«, sagte die Miss. »Ich habe Bauchschmerzen und Blähungen.« »Ach, kommen Sie, bitte.« Da wurde es der Miss zu bunt. »Ich bin nicht so eine. Ich bin Johanna von Orléans. Und ich verschleudere meine Jungfräulichkeit nicht an den Erstbesten.« »Aha, deshalb«, sagte Jacqueline. »Letzte Nacht habe ich Stimmen gehört. Der liebe Gott, mein Gemahl, ist mir im Traum erschienen. Und er hat zu mir gesagt, im Palast am anderen Ende der Stadt herrscht ein großes Chaos. Los, Johannalein, steh auf.« »Steh auf.« »Steig auf dein Eselchen und reite steig hin.« »Steig auf dein Eselchen und reite hin.« »Also bin hin. Ich aufgestanden. Und der Herr, mein Gemahl, schlief mit geballten Fäusten, wie immer. Er mag es gar nicht, wenn er am Wochenende über die Welt wachen soll.« »Heute ist mein freier Tag«, sagte er. »Also bin ich für ihn eingesprungen. Ich steig auf mein Zugpferdchen, hü, sag ich, und reite übers Land. So, da bin ich. Ich bin da. Wo sind die Verletzten?« »Ich bin hier«, stöhnte die Königin, die voller Blut war. »Schnell, schnell, mein Erste-Hilfe-Koffer«, sagte Hanna, die Jungfrau von Orléans. »Sie haben den lieben Gott, Ihren Gemahl, verlassen, nur um uns zu helfen?« »Ja, ich habe meinen Gemahl verlassen«, sagte Hanna schluchzend. »Ja, dabei war mein Ein und Alles. Mein Gott, wenn Sie wüssten, wie sehr ich ihn geliebt habe. Wir hatten ein Zimmer mit Blick auf die Welt. Das war schon was.« »Sie sind nicht ganz bei der Sache, Fräulein.« »Oh, Entschuldigung, verzeihen Sie.« Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen beibringen soll. Hanna, ich habe einen Frosch im Hals. Will sagen, Ihre Erklärung ging mir sehr ans Herz, Hanni. Sie hat mich stark berührt, aber wie soll ich sagen? Ich habe schon Jacqueline, verstehen Sie?« »Was? Ich glaube, ich höre nicht recht«, sagte Hanni von Orléans. »Und jetzt verbrennen wir dich«, sagte Jacqueline etwas übereifrig. Da wurde Hanni knallrot im Gesicht. »Jetzt ist aber Schluss«, sagte sie mit Tränen in den Augen. Und dann zog sie ihre Kalaschnikow hervor. Jetzt war Schluss mit Lustig im Palast. Stand auf der Treppe und krümmte sich vor Lachen. Sie hat so gelacht, dass sie mit dem Kopf gegen den Frisiertisch schlug. Der Frisiertisch war antik und ging kaputt. »Und wieder 7 Jahre Unglück!« Und stand mitten in den Glasscherben. »Ich hab mir wehgetan«, sagte sie lachend. »Hör endlich auf, so blöd zu lachen«, sagte die schlaffe Königin. »Nein, ich gehorche nicht mehr. Ab jetzt mach ich, was ich will. So, schließlich bin ich schon 18. Log Jacqueline. »So ein Quatsch«, sagte die schlaffe Königin. »Du wirst nicht weit kommen. Du hast ja nicht mal Abitur.« Da fing Jacqueline an zu weinen. Ha ha ha! eure Kammerzofe Ärger? Fragte Hanni von Orléans. Ihnen entgeht aber auch gar nichts. Ich hab die Nase voll, sagte Hanni. Wo ist meine Kalaschnikow? Haben Sie was verloren? Fragte Jacqueline. Gib her, kein Spielzeug. Eure Kammerzofe hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, sagte Hanni. Find ich auch. Fesseln wir sie, sagte die schlaffe Königin. Stellen Sie sich vor, sie hat mich schon mehrmals umgebracht. Aha, sagte Hanni. Ich kann sie gut leiden. Aha, sagte Hanni. Sie erinnern mich an jemand. Aha, sagte Hanni. Und dann hat die schlaffe Königin Jacqueline getötet. Ja, wie könnten sie in einen Plastiksack stecken? Ja, eine hervorragende Idee. Aha, sagte Hanni. Sie haben wirklich gute Ideen. Aha, sagte Hanni. Wir sind beide auf derselben Wellenlänge. Aha, sagte Hanni. Aber an wen erinnerst du mich bloß? Du bist mir schon eine komische Nudel. Sag mal, sollen wir Jacqueline nicht in den Fluss werfen? Schlug die melancholische Königin vor. Nein, der Fluss ist ausgetrocknet, Majestät. Winter, Frost, Verdruss, das große Chaos im Königreich. Werfen wir sie doch ins Loch zum Baden. Wissen Sie, was den Baden betrifft? Ja, Gott hat es mir erzählt. Wir haben keine Geheimnisse voneinander. Ich hoffe, er ist mir nicht mehr böse deshalb. Ich glaube, das ist ihm egal. Er steht eh nicht so auf Dudelsack. Ach, gut zu wissen. Ja. Jetzt sind wir richtige Komplizinnen. Ja. Dieses grauenvolle Verbrechen verbindet uns für immer. Aha. Dann haben wir was, woran wir uns erinnern können. Das ist jetzt unser kleines Geheimnis. Aha. Jetzt sind wir richtige Freundin. Sollen wir Jacqueline jetzt auf den Baden werfen oder nicht? Ja, sagte Hanni von Orléans. Gute Idee. Hau-ruck! Hau-ruck! Hau-ruck! Hau-ruck! Hau-ruck! Hau-ruck! Hau-ruck! Aber ihr weint ja, Majestät. Ich mach mir Vorwürfe. Wir hätten Jacqueline niemals töten dürfen. Jetzt habe ich Angst. Mein Vater wird mich umbringen. Im selben Augenblick tauchte der schlaffe König auf. Er hatte eine Klapperschlange in der Hand, die er mit ausgestrecktem Arm von sich weghielt. Dreh der Klapperschlange den Hahn auf! Brüllte er dem Schmeichler zu, der sich im Park versteckt hielt. Und schon spritzte das Gift aus der Klapperschlange. Oh je! Gift! Ich muss sterben! Der König flippte total aus mit seiner Schlange und spritzte alles voll. Sind Sie ein Vertreter des Action Painting? Ich bin nicht zu Späßen aufgelegt, kleines Fräulein! Sagte der schlaffe König und spritzte auch Hanni voll. Und jetzt? Die Krönung, kleines Fräulein! Und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, spuckte die Schlange einen blauen Elefanten aus. Sind Sie der Reinigungsexperte? Guten Tag, guten Tag. Ich bin der blaue Elefant. Ich habe schon auf Sie gewartet. Wir haben nämlich einen Wasserschaden. Es ist alles vergammelt. Sehen Sie mal, sogar im Badezimmer, da... Es geht schon bis zur Fußleiste. Und dieser Gestank, der ist unerträglich. Ich glaube, ich falle in Ohnmacht. Ich habe so einen Durst. Diese Wohnung treibt mich zum Wahnsinn. Ich habe Rheuma. Wissen Sie, ich kann mich nicht bücken. Wären Sie so nett, das Laub aufzusammeln? Danke. Sie sind sehr freundlich, aber da sind Sie hier der Einzige, wissen Sie? Ich kann Feuchtigkeit nicht vertragen und fauliges Wasser und Küchenschaben. Machen Sie mir einen Kostenvoranschlag? Kein Problem. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. So, alle sind tot und ich langweile mich. Seufzte Hanni. Wo ist denn mein Zepter? Was glauben Sie, wo Sie sind, Fräulein? Reg dich ab. Du kannst dein Zepter behalten. Ist eh verfault. Wir haben immer noch nicht Jacqueline um die Ecke gebracht. Aha. Ich dachte doch. Nein, siehst du nicht? Da liegt sie noch. Da warf die Königin Jacqueline aus dem Fenster. Und tschüss. Mein Dudelsack! Wo ist mein Dudelsack? Weg da, Jacqueline! Zur Seite, ich will sehen! Schrie der Barde, von den Toten auferstanden. Ein Albtraum! Oh Gott, nein! Der Barde singt! Und gleit auf eurem Silberflies. Auf eurer Kehle fahr ich Slalom. Mich im Schatten eurer Berge aus, eisbedeckten Berge. Auf eurem Schnee fahr ich an und gleit auf eurem Silberflies. Auf eurer Kehle fahr ich ab Slalom. Ruh mich im Schatten eurer Berge. Erhob sich ein fürchterlicher Sturm über dem Königreich. Das Meer fiel vom Himmel und der Palast wurde unter den Wassermassen begraben. Und der Thron der Königin trieb davon. Und die Königin kämpfte mit den Wellen. Meine Krone! Wo ist meine Krone? Ich will leben! Ich hab dich lieb, Jacqueline! Ich muss sterben und in einem Aktenschrank ersticken! Ich will mir mein Schicksal selbst aussuchen, heulte sie. Doch Johannas Gemahl war sehr eifersüchtig. Er war ein furchterregender Gott, blutrünstig. Niemals hättest du mir Johanna wegnehmen dürfen, sagte er. Nein! Niemals hättest du den gottverfluchten Gesang des Barden dulden dürfen. Gottverfluchter Barde. Und Gott heulte vor Zorn. Und aus seinen Augen traten Blitze. Solch eine furchtbare Nacht hatte Orléans noch nie erlebt. O Unheil, o schwarzes Jahrhundert, ihr Elenden. Die Störenfriede von Marion Aubert. Übersetzung aus dem Französischen Bettina Arlt. Musik Hans Schüttler. Fiedel Reinhard Lippert. Es spielten die schlaffe Königin Almut Zilcher, Jacqueline die Kammerzofe Kirsten Hartung, Johanna von Orléans genannt Hanni Effi Rabsilber, der Nützliche Leopold von Verschür, der schlaffe König Traugott Bure, der Schmeichler Falk Rockstroh, Barde Lars Rudolf sowie Christian Gaul und Michael Hahnemann. Technische Realisation Alexander Brennecke und Sabine Winkler. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Ulrike Brinkmann. Produktion Saarländischer Rundfunk mit Deutschlandradio Kultur 2008.